Kiste frei und spar doch noch dabei. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Almigo hat von mir Bann, keiner macht mich mehr an. Nichts mehr wie es mal war, das neue Ajax ist jetzt da. Oh, gebt euch die Kugel, was wollt ihr uns aufgehen? Ihr gebt mir auf den Geist. Mit euren miesen Lügen seid ihr wirklich ziemlich dreist. Oh, es schmeckt so lang, so extra lang. Komisch, wenn ich ihn fress, ist schon nach einer Minute Schluss. Lila Illusionen, merci für all die schönen Sachen. Ich kann nur drüber lachen, wie ihr uns so blüht. Betrügt mit Waschpulver für die Umwelt, Schokolade, die uns bittet, was sie uns so erzählt. Erzählt nur lila Illusionen, lila Illusionen, lila Illusionen, lila Illusionen. Zapfgemüse aus der Dose, Palmolive pflegt die Hände schon beim Spülen. Leibniz nur echt mit 52 Zehn. Mars macht mobil, Arbeit, Sport und Spiel. Oh, gebt euch die Kugel, was wollt ihr uns aufgehen? Ihr gebt mir auf den Geist. Mit euren miesen Lügen seid ihr wirklich ziemlich dreist. So lang, so extra lang. Komisch, wenn ich ihn fresse, schon nach einer Minute Schluss. Lila Illusionen, lila Illusionen. Merci für all die schönen Sachen. Ich kann nur drüber lachen, wie ihr uns so blüht. Betrügt mit Waschpulver für die Umwelt, Schokolade, die uns bittet, was sie uns so erzählt. Erzählt